1. Das menschliche Leben auf Erden gleicht einem harten Dienst oder der begrenzten Arbeitszeit eines Tagelohners. 2. So why ein Sklave sich nach Schatten sent und ein Tagelohner sent such dig auf seinen Lohn wartet. 3. So werden mir qualvoll monate und schmerzvoll nach die Zuge wiesen. 4. When ich mich niederlege, frage ich mich, wann ich wieder aufs Ten word, der Abend sieht sich endlos hin, und ich bin es lied, mich bis zum Morgengrauen im Bett hin und her zu wulzen. 5. Mein Körper ist von Wormen und einer erdigen Kruste bedeckt, mein Hort vernarbt und wird anschließend wieder flüssig. 6. Mein Tage verge hen schneller als ein Webschiff und schwinden one Hoffnung dahin. 7. Bedenk, dass mein Leben no ein flutschtiger Horch ist, mein Organ werden niemals wieder Glück erfahren. 8. Das Orge, das mich jetzt sieht, wird mich bald nicht mehr erblicken, wenn du mich suchst, wird ich bereits verschwunden sein. 9. Why ein Wolk verget und sich auflost, so kurt auch niemand's Jurak, der in die Unterwelt hinabgestiegen ist. 10. Word niemals in sein Haus zu Ruckkehren und sein angestammter Platz word in nicht mehr kennen. 11. Die Schaub word ich meinen Mund nicht verschließen, sondern in der Bedrängnis meines Hörsens sprechen und in der Not meiner Seele klagen. 12. Bin ich etwa das mir oder ein Sehenschuhe, dass du ein Waschgegen mich aufstellen musst. 13. When ich denk, mein Lager konnte mich trosten und mein Bett meinen Kummer lindern. 14. Dann erschreckst du mich durch Traum und angstigst mich mit Visionen. 15. So dass ich lieber erwerkt werden oder den Tod wählen word, als Diocese lend gerieb zu ertragen. 16. Ich vergehe dahin und word nicht uig leben, lasse b von mir, den mein Tage sind no ein flutschtiger Horch. 17. Was ist der Mensch, das du in so hochschatzt und den Aufmerksamkeit so intensiv auf in rich test? 18. Dass du in jeden neuen Morgenheimsuchst und in jeden Augenblick prüfst. 19. Wann wirst du endlich deinen Blick von mir abwenden und mir einkurs Ruhe gönnen, selbst nur für einen Augenblick. 20. When ich gesundigt habe, was kann ich dir, dem Hutter der Menschen, Anton? Warum magst du mich zu deinem Ziel, so dass ich mir selbst zur last word? 21. Und warum vergibst du mein Sunday und versiest mein Schuld nicht? Den bald word ich im Storb liegen, und wenn du mich dann suchst, word ich nicht mehr existieren.